Extra Tobi. Extra Tobi, der Podcast. Politisch, parteilich, nicht neutral, aber ehrlich. Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt nutze ich die Gelegenheit mal wieder, um einen Blogcast zu machen. Ich bin gestern in der Fraktionssitzung der Piraten NRW gewesen. Der Anlass war, dass wir uns vom Krähennest ja schon seit langem gewünscht haben, dass die Fraktion eine Gegenöffentlichkeit aufbaut, in dem unter anderem Podcasts zur Verfügung gestellt werden. Wir hatten die Vorstellung, dass ein Abgeordneter durchaus mal sich eben an ein Mikrofon bewegt und mal eben seine kleine Anfrage kommentiert oder eine Pressemitteilung kommentiert oder nach einer Plenarredung sich äußert. Ich glaube, Anlässe gäbe es da reichlich. Und ja, es stimmt, es haben mit dem Krähennest einige Abgeordnete Podcasts durchaus gemacht. Meiner Meinung nach viel zu wenig. Da herrscht auch ein wenig die Meinung, dass man nicht so viel Zeit dafür hat. Natürlich hat so ein Podcast nicht die Reichweite wie ein großer Radiosender, aber für die anderen Mittel bleibt Zeit. Da bin ich der Meinung, könnte unsere Fraktion ein wenig nachlegen und die eigene Gegenöffentlichkeit schaffen. Da geht es aber nicht darum, dass irgendwelche Podcasts mit uns vom Krähennest gemacht werden, sondern ich rede einfach nur von der Fraktion selber und ganz alleine. Denn auch das hatte einen Hintergrund. Die Abgeordneten sind ja in der Tat sehr fleißig gewesen und haben wegen anderer Einschläge rechts und links nicht nach außen transportieren können, dass sie gute Arbeit geleistet haben und wirklich viele, viele gute Reden im Plenum gehalten haben. Und das ist wegen anderer Geschichten vollkommen untergegangen. Das ist sicherlich sehr unfair gewesen. Andererseits muss man sagen, man weiß nicht, was die Presse tatsächlich berichtet hätte. Aber das ist, glaube ich, mittlerweile eigentlich schon durch das Thema. Wir haben die Plenarrede und Reden im Krähennest parallel veröffentlicht. Und das hat im Krähennest so alle einzelnen Podcasts, die wir auch noch gemacht haben, wir beschäftigen uns jetzt ja ganz intensiv mit Wahlprogrammanträgen, massiv nach hinten gerückt. Das ist natürlich kein Wunder, wenn ich 30 Plenarreden zum Beispiel ins Krähennest stelle, dann landet der letzte Programmantrag auf Seite 7, Zeile 5, und das ist natürlich ein bisschen schade, waren wir der Meinung. Und das hat mich veranlasst, einfach mal ein kleines Konzept, ich habe es mal so genannt, zu entwerfen, einfach zu sagen, liebe Fraktion, jetzt habt ihr seit Mai, da war ich ja schon mal, ich meine Mai oder im Juni, war ich mit Marina Weißband mal in der Fraktionssitzung und hatte angeregt, Podcasts überhaupt zu machen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sagen, das Krähennest-Team ist bereit, die Fraktion zu unterstützen. Wir haben ein bisschen gelernt in den letzten Monaten und wir können es relativ leicht umsetzen, dass wir einfach den Fraktionspodcast ins Leben rufen und ihr braucht das Zeug einfach nur zu benutzen. Es kostet die Fraktion nichts, das Krähennest kostet es ein bisschen Zeit und Nerven und dann steht das Ding und wir würden dann einfach auch Zugriff haben wollen und innerhalb dieses Fraktionspodcasts auch durchaus die Gespräche mit den Abgeordneten führen oder Mitarbeitern oder was auch immer anlegt, so wie wir das im Krähennest auch getan haben oder tun würden. Allerdings dann halt in einem eigenen Bereich, um dem auch Rechnung zu tragen, um der Wichtigkeit auch Rechnung zu tragen und natürlich um eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Agenda-Setting ist ein Thema, das die Fraktion sich lange vornimmt, der Landesverband übrigens auch. Ist sicherlich nicht einfach, dass der Landesverband oder eine Fraktion, wo wir da alle noch Anfänger sind mit dieser Gegebenheit, tatsächlich die politischen Themen bestimmen. Bisher ist es so, dass die Fraktion vor allem in einem Reaktionsgeschäft sich bewegt. Und unsere Vorstellung im Krähennest ist tatsächlich, dass die Fraktion da einen kleinen Beitrag zu leisten kann oder dass es ein Mosaikstein ist, wenn man podcastet. Jetzt verzeihe man mir, ja, Podcasts sind nicht das Einzige, was es im Politikgeschäft gibt und es gibt auch sicher ganz, ganz viele wichtige Dinge und nicht nur die Podcasterei ist wichtig, aber man möge mir an der Stelle verzeihen, das ist das Ding, mit dem wir uns zentral innerhalb der Piratenpartei NRW beschäftigen. Deswegen reden wir natürlich darüber und forcieren auch dieses Thema. Dennoch glaube ich, dass das für alle Abgeordnete, aber für einige glaube ich, dass es noch nicht so rübergekommen ist, wie wir das tatsächlich meinen. Sicherlich herrschen auch an einigen Stellen Ängste, dass man nicht unbedingt so leicht mit jeder Kleinigkeit an die Öffentlichkeit will, weil das natürlich auch immer Gefahren birgt. Aber da sage ich, bei einem solchen Podcast hat man die Möglichkeit der Eigenkontrolle. Das habe ich bei einem Interview, Fernsehinterview oder Radiointerview, habe ich das nicht mehr. Das Gesagte ist daraus. Abgesehen davon muss man auch sagen, dass durchaus das eine oder andere, der eine oder andere Übungsmoment bei einem Podcast zum Tragen kommt, sodass das nicht schaden kann. Und wenn ein Abgeordneter mit einer Aufzeichnung, die er ja im Haus einfach machen könnte, unabhängig von uns, der kann ja danach entscheiden, nee, das gefällt mir nicht oder das machen wir nochmal. Da gibt es ja alle Möglichkeiten. Deswegen verstehe ich da die Probleme nicht. Es gibt ja auch durchaus Stimmen, die sagen, wir sind noch nicht so weit und wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Es gibt ja von dem Ingo Schneider ein Pressekonzept, wo das durchaus vorgesehen ist. Und man hat mir vorgeworfen, dass ich Aktionismus an den Tag lege. Aktionismus, den Vorwurf habe ich nicht verstanden, weil wir ja den Wunsch an die Fraktion bereits schon seit Mai richten und wir sind jetzt im November. Es ist sicherlich einiges schwierig in der Fraktion. Jetzt glaube ich aber, dass die Zeit einfach für reif wäre. Man hat mir natürlich gestern gesagt, nach den Tweets des MDL Dietmar Schulz, dass ich natürlich auch einen ungünstigen Zeitpunkt gewählt habe. Habe ich nur gesagt, ja, wir haben einen GPW-Index, also Geld per Week, der liegt im Schnitt immer über 1. Wir haben jede Woche irgendein Geld oder irgendetwas, was gerade ungünstig ist. Und ich glaube kaum, dass in irgendeiner Fraktionssitzung großartig Zeit ist. Ich hatte natürlich vorher angefragt, ob Zeit dafür ist. Man hat mir gesagt, komm einfach vorbei, wir machen das möglichst morgens. Und genau das habe ich getan. Man hatte natürlich tatsächlich andere Dinge auf dem Schirm, als jetzt über Podcasterei zu reden. Aber so ist es einfach. Es geht nicht darum, dass für das ein oder andere Zeit da ist, sondern es geht einfach nur darum, wo man seine Prioritäten setzt. Und ich hatte das Gefühl, dass die Priorität sicherlich nicht auf einem Fraktionspodcast liegt. Man hat zwar dafür abgestimmt, dass wir podcasten sollen und wenn wir einen Fraktionsblog machen wollen, können wir das tun. Aber ob das dann Fraktionspodcast als Fraktionspodcast genutzt wird in dem Sinne, das steht für mich jetzt immer noch in den Sternen. Ich habe mich mit dem Fraktionspressesprecher Ingo Schneider darauf verständigt, dass wir jetzt einfach einen Fraktionsblog einrichten. In dem Bereich werden dann auch die nächsten Plenarreden veröffentlicht und die Podcasts mit den Abgeordneten, die wir machen. Wir machen das jetzt einfach mal und ich hoffe, dass dann die Hürde geringer ist für die Abgeordneten, auch tatsächlich selber mal einen Podcast online zu stellen. Dafür haben wir extra eine Software entwickelt, mit der das relativ schnell und relativ einfach geht. Wir kennen die Verbreitungskanäle und nutzen diese Kanäle, denn das findet man ja nicht nur im Blog, man findet es bei einem Tool einer großen Firma mit so einem Obststück drauf und man findet es auf verschiedenen Webseiten, man findet das Zeug bei Google und genau das wäre natürlich auch für einen Fraktionspodcast ein Vorteil. Diese kleine Schwadroniererei habe ich gemacht, weil ich via Twitter und Mail von einigen Seiten angesprochen wurde und auch netterweise danke dafür Zuspruch für meine Initiative bekommen habe. Das motiviert auch, das hilft auch. Und damit möchte ich jetzt einfach schon mal ein paar Fragen beantworten, die an mich gerichtet worden sind, wie es denn gewesen ist. Hackt nicht zu sehr auf der Fraktion rum, denn eigentlich dachte ich, und das da denke ich eigentlich immer noch, dass wir eben im Sinne von Teilhabe gemeinsam sowas dann doch am Ende hinkriegen. Und Teilhabe bedeutet dann am Beispiel des Podcasts, dass der Landesverband und die Fraktion zusammen so ein Ding machen. Das wäre auch ein Signal nach außen. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, konnte ich den Einwurf in der Fraktionssitzung auch nicht verstehen, dass das von einem MDL dann kam. Aber wir können das doch mit der Fraktion auch alleine, nach dem Motto, dafür brauchen sie uns gar nicht. Erstens haben sie es bisher nicht gekonnt, sonst wäre es ja da. Und zweitens, warum kann man es nicht einfach gemeinsam machen? Das war zumindest meine Vorstellung oder meine Teilvorstellung von Teilhabe. Und wir versuchen es einfach mal. Wir geben uns Mühe und dann harren wir der Dinge und schauen mal, was draus wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Intro- und Outro-Musik. Titan von Epic Soul Factory. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter www.extratobi.de.